Leben, die große Liebe, all das riecht stark nach Betrug. Unsere Welt hat 16 Farben und das ist uns genug. Und egal wie verwinkelt die Augen sind und egal wie schlecht es uns geht, der einzige Arzt, den wir aufsuchen, das ist Dr. Fred. Was er verdient kriegt.